Yeah, sucking this life, daddy. Imagine it's a day like any other day, and you're going to the party. Yeah, es ist ein Tag wie jeder andere, vom Schaffen auf die Party. Ich will eigentlich nicht feiern, sondern schlafen und sonst gar nichts. Doch wie so oft will man noch irgendwas erleben, wie eine Frau fürs Leben oder nur für eben, hätte ich nichts dagegen. Ich geh rein und gebe Mädels Küsschen, nimm die Hand und check dabei die ganze Zeit die Lage, wäre es interessant. Mein Blick schweift über Haare zu Augen, tanzende Frauen bewegen sich zum DJ ihres Vertrauens. Dann seh ich sie, mein Blick bleibt direkt stehen. Der Himmel kann warten, ich hab einen Engel gesehen. Soll ich hingehen? Natürlich, was ist das für eine Frage? Wer einen Holker malen kann, ist dazu auch in der Lage. Auf dem Weg zu ihr, da raff ich erst, wie krass sie ist. Ich sag es ihr, die Bockenfigur und das perfekte Gesicht. Sie hat noch nicht gemerkt, dass ich sie gerade anvisiere. Denk ich mir, in diesem Moment macht es. Ich sag zu ihr, komm schon, Kleine, du wirst nicht büßen. Ich sehe Zukunft für uns zwei Süße. Scheiß auf Vernunft, denn die hält uns auf. Ich nehme, um dich zu bekommen, die ganze Welt in Kauf. Komm schon, Kleine, du wirst nichts missen. Ich sehe Zukunft in meinen Kissen. Scheiß auf Vernunft, denn die hält uns auf. Ich kann nicht wegschauen und Drecksau, ich halt's nicht aus. Now you have chosen your victim, and you're finding out how far she's willing to go. Im ersten Augenblick sieht sie mich erst ganz komisch an und fragt mich dann, ob ich irgendwas hab. Ich denk mir, logisch, Mann. Doch wenn ich das jetzt sage, kann ich es direkt vergessen. Also schrei ich, kann dich nicht hören, hier sind zu viel Bässe. Lass uns doch darüber gehen und mal kurz darüber reden, ob du Zeit hast, ein Tag, ein Jahr, ein ganzes Leben. Sie guckt mir skeptisch in die Augen und ich schaue tief in ihre Projiziere. Welt, du hast nichts zu verlieren. Irgendwie scheint es zu klappen und wir verlassen die Fläche, auf der alle tanzen, ich laufe hinter dir mit einem Lächeln. So, das ist schon besser, kannst du mich hören? Ich heiße JJ und musste dich eben einfach stören. Ich weiß, wer du bist, sagt sie und lächelt mich an. Nur ob das gut oder schlecht für mich ist, kommt gerade nicht an. Also nehme ich ihre Hand und streich die Haare hinters Ohr und spiel die gleiche Leier wie davor. Komm schon, Kleine, du wirst nichts büßen. Ich sehe Zukunft für uns zwei Süße. Scheiß auf Vernunft, denn die hält uns auf. Welt in Kauf. Komm schon, Kleine, du wirst nichts missen. Ich sehe Zukunft in meinen Kissen. Scheiß auf Vernunft, denn die hält uns auf. Ich kann nicht wegschauen und Drecksau, ich halt's nicht aus. You're now all over each other's bodies. And things are getting hot. Yeah, mittlerweile ist die Kleine voll in meinem Bann. Wir sitzen beide auf einer Couch und ich bemerk meinen kleinen Mann. Ihre Hemmschwelle wird immer geringer. Und ich dachte erst, ich wär von uns beiden der schlimme Finger. Mit scheinbar geübtem Griff kraft sie mir langsam in den Schritt. Ich denk nur Shit, weil sowas macht man gerne mit. Die ist fitten, muss ich sagen, keine Frage. Und mein Kleiner fühlt sich wohl, kann man verstehen in seiner Lage. Ihre Beine gehen langsam auseinander. Unter ihrem kurzen Rock ist nichts außer ein Tanga. Da macht es Klick bei mir, wir können nicht ficken hier. Und mit der Hand an der Muschi flüster ich ihr. Komm schon, Kleine, du wirst nichts büßen. Ich sehe Zukunft für uns zwei Süße. Scheiß auf Vernunft, denn die hält uns auf. Ich nehme, um dich zu bekommen, die ganze Welt in Kauf. Komm schon, Kleine, du wirst nichts missen. Ich sehe Zukunft in meinen Kissen. Scheiß auf Vernunft, denn die hält uns auf. Ich kann nicht wegschauen und Drecksau, ich halt's nicht aus. Komm schon, Kleine, du wirst nichts büßen. Ich sehe Zukunft für uns zwei Süße. Scheiß auf Vernunft, denn die hält uns auf. Welt in Kauf. Komm schon, Kleine, du wirst nichts missen. Ich sehe Zukunft in meinen Kissen. Scheiß auf Vernunft, denn die hält uns auf. Ich kann nicht wegschauen, du Drecksau, ich halt's nicht aus. And now a word from our sponsor. Have you just met some woman at the bar? Did she buy you a drink? Did she laugh at all your not-so-funny jokes and focused only on you the whole night? Well, my friend, I think you're about to have sex. And what better way to protect yourself than with a Börse Zunge, Börse Condom? The only sure thing, all night long.